Vorbilder bleib. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Baby, sag mir, wie du heißt. Baby, sag mir, wie du heißt. Deine Augen sind so nice. Deine Augen sind so nice. Sie sagt, du Vorbilder bleib. Sie sagt, du Vorbilder bleib. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Ja, ich weiß doch, was du denkst. Obwohl ich dich nicht wirklich kenn. Nein, bitte sei nicht so verklemmt. Ich kauf dir Alexander Wang. Ja, ja, ja. Deine Lippen sind so soft, ey. Komm, wir trinken noch ein Cocktail. Ja, sag mir, was geht durch dein Kopf, babe. Ja, ich weiß nicht, was du dir erhoffst. Ja, ey, mach dir keine Sorgen, nein. Ja, ich gebe dir Geborgenheit. Ja, ich mach sie wunschlos glücklich. Ja, ja, ja. Ja, sie will, dass ich bis morgen bleib. Ja, nein, ich könnte niemals einsam. Ich könnte niemals einsam. Ohne mich, ja, ist sie einsam. Ohne mich, ja, ist sie einsam. Ja, oh, Tiffany. Ja, ja, ich vermisse sie. Ja, Baby, sag mir, wie du heißt. Deine Augen sind so nice. Sie sagt, Ufo, bitte bleib. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Baby, sag mir, wie du heißt. Deine Augen sind so nice. Deine Augen sind so nice. Sie sagt, Ufo, bitte bleib. Sie sagt, Ufo, bitte bleib. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Baby, ja, du musst jetzt ehrlich sein. Ich weiß, du willst doch nur Zärtlichkeit. Ja, komm, wir leben nur noch High Class. Trinken Lean aus einem Weinglas. Ja, ja, ich liebe deine Cupcakes. Du gibst mein Leben ein Upgrade. Ja, wir müssen füreinander da sein. Ja, mit dir will ich jeden Tag sein. Ja, du bist mehr als nur ein Puppenkopf. Ey, ich lieb es, wenn du mir ne Suppe kochst. Ey, ja, ich will dich jetzt sofort, babe. Ja, ich lieb dein Freestyle in meinem Ohr, babe. Ja, Baby, sag mir, wie du heißt. Baby, wie heißt du? Deine Augen sind so nice. Baby, wie heißt du? Sie sagt, Ufo, bitte bleib. Baby, wie heißt du? Nein, ich will nicht, dass sie weint. Baby, sag mir, wie du heißt. Bitte bleib. Nein, ich will nicht, dass sie weint. Baby, sag mir, wie du heißt.